kennen euch, kein Rest fürs Versagen. Aber ihr habt nichts zu bieten, außer ein paar hohlen Phrasen. Eine Bande von Verrätern, die die Welt zum Narren hält. Die Mäuler voller Lügen, die Tasche voller Geld. Ihr seid doch genauso krank wie euer System. Und deshalb werdet ihr auch mit ihm untergehen. Ihr predigt Multikulti und Globalisierungswahn, leugnet alle Konsequenzen, denn ihr nehmt nicht Teil daran. In euren Wohlstandsghettos, fernab der Realität, wo profilieren und kassieren, alles ist verzählt. Ihr seid doch genauso krank wie euer System, und deshalb werdet ihr auch